Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 15. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Vers 14. Paulus sagt: Gott sei Dank habe ich nur zwei aus Korinth getauft, Crispus und Gaius. Es ist interessant, dass er eigentlich dankbar ist, dass er nicht mehr Leute getauft hat. Ich glaube nicht, dass Paulus etwas dagegen hatte, Menschen zu taufen, aber hier in diesem Kontext, wo Menschen andere benutzten, damit sie ihnen folgten, ist Paulus sehr dankbar, dass er nicht mehr Menschen getauft hat. Denn sie konnten jetzt nicht sagen: Hey, Paulus hat mich getauft, also muss ich ihm nachfolgen. Schau, was er in Vers 15 sagt. So kann niemand sagen, dass ich andere auf meinen Namen getauft habe. Deshalb war er auch so dankbar. Erinnerst du dich? In ihrer Kultur war die Person, auf deren Namen du getauft wurdest, diejenige, der du folgen musstest. Schau dir Vers 16 an. Ich finde es toll, dass die Bibel ihn hier einfügt. Er zeigt Paulus als einen ganz normalen Menschen. Zuerst sagt er: Ich habe außer diesen beiden Jungs niemanden getauft. Und mitten im Schreiben erinnert er sich: Ach, eigentlich habe ich noch jemanden getauft. Schau mal, er hätte diesen Teil des Briefes auch einfach weglassen können. Das tat er aber nicht. Oh ja, ich habe auch Stephanus und seine Familie getauft. Das zeigt, wie natürlich und menschlich er war. Dann sagt er: Ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, noch jemanden getauft zu haben. Ich habe schon viele Menschen in meinem Leben getauft. Jedes Mal, wenn ich jemanden taufe, mache ich den Leuten klar, dass sie Jesus und nur Jesus nachfolgen müssen. Ich erkläre ihnen, was es bedeutet, auf den Namen von Jesus getauft zu werden. Dass man Jesus nachfolgt und niemandem sonst außer ihm. Schau, was Paulus in Vers 17 sagt. Denn der Gesalbte hat mich auf eine Mission geschickt. Nicht um zu sehen, wie viele ich taufen kann, sondern um die gute Nachricht zu verkünden. Paulus sagt also nicht, dass wir, wenn wir das Evangelium predigen und dadurch Menschen gerettet werden, sie nicht taufen sollen. Nein, denk an den Kontext. Der Kontext ist immer der Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Paulus hat nie gesagt, dass wir nicht taufen sollen und auch nicht, dass er nicht taufen sollte. Im Kontext sagt er, er sei froh, dass er nicht getauft habe, weil die Leute anderen Menschen folgten und nicht Jesus. So könne niemand sagen: Hey, du hast mich getauft, also folge ich dir. Und er war sich dessen sehr bewusst, dass sein Auftrag darin bestand, das Evangelium zu verkünden. Und der nächste Teil gefällt mir sehr, sehr gut. So kraftvoll und so einfach. Er sagt Folgendes: Und ich verkünde diese Botschaft. Er redet über die gute Nachricht, was natürlich die Botschaft des neuen Bundes ist. Er sagt: Ich habe diese Botschaft ohne alle philosophischen Argumente verkündet, die das Kreuz seiner wahren Kraft berauben. Wenn du glaubst, dass du eine clevere Darstellung des Evangeliums brauchst, eine philosophische Art und Weise, um Menschen zu überzeugen, bist du in großer Gefahr. Warum bist du in großer Gefahr? Weil Paulus sagt, dass dies die Kraft des Kreuzes tatsächlich wegnehmen kann. Hör zu, die Kraft liegt im Evangelium. Und das Evangelium wird im Kreuz sichtbar. Das hat Paulus ganz klar erkannt. Deshalb schließt er ab: Ich vertraue auf das Kreuz Christi, das allein genügt. Er vertraute also nicht auf irgendetwas anderes, sondern auf die Kraft des Kreuzes. Es ist wirklich traurig, dass das Evangelium an vielen Orten so kraftlos geworden ist. Vielleicht liegt es daran, dass wir versuchen, es so schlau zu machen. Denn diejenigen, die das Evangelium am cleversten darstellen, sind die besten Prediger. Weißt du, wer die besten Prediger des Evangeliums sind? Diejenigen, die ihr ganzes Vertrauen in die Kraft des Kreuzes setzen. Genau das hat Paulus getan. Weil er so stark an die Kraft des Kreuzes glaubte, kämpfte er so sehr gegen dieses Problem. Denn er wusste, entweder du glaubst an mich oder du glaubst an die Kraft des Kreuzes. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Ich stelle hier zwei Fragen. Erstens, worauf setzt du deinen ganzen Glauben? Auf kluge Worte von Menschen oder auf die Kraft des Kreuzes? Zweitens, was predigst du? Kluge Worte oder die einfache Kraft des Kreuzes? Denk mal über diese beiden Fragen nach. Morgen machen wir weiter.